Der Wärter frisst wohl selbst das Fleisch, der Wärter ist ein Schuft. Wir Löwen brauchen frisches Fleisch, man lebt ja nicht von Luft. Thank you.